vielleicht denkst du. Aber ist nicht Gewahrsein doch irgendetwas in meinem Kopf oder zumindest in meinem Körper? Nun, genau darum soll es in den nächsten Briefen gehen. Erinnere dich an das Bild der beiden Fernsehgeräte als zwei möglichen Modellen der Beziehung zwischen Körper und Geist. Ich sagte, dass der Fernseher, der seine Energie aus dem Raum bezieht, vielleicht ein besseres Bild der Gewahrseinsenergie abgibt als das Gerät, das seine Energie selbst innerlich erzeugt. Wir haben den Geist dann auch mit einem Fluss verglichen, in dem alle Dinge in unserer Welt größere und kleinere Wirbel bilden. Jetzt möchte ich es noch ein wenig mehr zuspitzen. Zwei Aspekte des Geistes erfüllen den gesamten Raum: Gewahrsein und Fühlen. Das Fühlen bildet Bahnen und Geflechte von Bahnen, auf denen das Gewahrsein sich bewegt. Jetzt möchtest du vielleicht wissen, wie ich darauf komme. Die Antwort? Du findest es in fast jeder Art, über die Welt zu sprechen und sie zu erfahren, nur nicht in der wissenschaftlichen. Das ist es, glaube ich, was Menschen heute meinen, wenn sie von der Seele in der Welt sprechen. Seele ist Gewahrsein und Fühlen zusammengenommen. Und Energie gibt es da auch. Und schließlich sind auch die nichtmenschlichen Wesen, die Menschen manchmal begegnen, die Gottheiten, Engel, Feen, Geister, Geisthelfer, Dralas, Muster aus Fühlen, Energie und Gewahrsein. Du erinnerst dich, in uns selbst ist das Fühlen das, was Körper und Geist verbindet. Ganz entsprechend ist das Fühlen im kosmischen Raum das, was Energie und Gewahrsein verbindet. All das beruht auf den überlieferten Lehren der meditativen Traditionen. Dass aller Raum von Gewahrsein, Energie, Fühlen erfüllt ist, haben Menschen in den verschiedenen Traditionen spiritueller Schulung gesehen. Ich schreibe hier Gewahrsein, Energie, Fühlen, weil sie tatsächlich eins sind, nur aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Auch du kannst diese Dinge für dich selbst entdecken und in deiner eigenen Erfahrung wiederfinden. Um dir dabei zu helfen, schreibe ich diese Briefe. Betrachten wir zunächst den Raum und das, was er aus wissenschaftlicher Sicht enthält. Erinnern möchte ich dich noch, dass wir stets und ständig eine Vorstellung von Raum mit uns herumtragen. Raum an sich ist strukturlos, leer, leblos, fühllos und ohne Gewahrsein. Kurz, Raum ist all das, was wir mit dem Tod assoziieren. Der Raum und die Zeit von Gevatter Tod sind die leere Bühne, auf der wir und die Wissenschaftler die Welt ihren Lauf nehmen sehen. Der absolute Raum und die absolute Zeit, du erinnerst dich, waren Erfindungen Isaac Newtons, wurden aber zu Überzeugungen einer ganzen Kultur und prägen unser gesamtes In-der-Welt-Sein noch stärker als das Fluchtliniendenken unser Sehen. Inzwischen wird dir wohl klar sein, wie sehr wir in unserem Welterleben, aber auch in unseren Beziehungen durch solche Überzeugungen geprägt sind. Und wir glauben, ganz im Sinne unserer Schullehrer, dass dieser leblose leere Raum mit Dingen aus unbelebter Materie angefüllt ist. Aber was sind Dinge eigentlich und woraus bestehen sie? Die rote Scheune vor meinem Küchenfenster beispielsweise. Ist das ein Ding? Sie wirkt recht solide, auch wenn sie schon ziemlich alt ist. Ein paar der rot gestrichenen Schindeln lösen sich. Sie hat sich im Lauf der Jahre stark verändert, aber es stimmt. Ich sehe sie eindeutig als ein Ding. Ein komplexes Ding, aus vielen Teilen gefügt. Nehmen wir jetzt eine dieser Schindeln. Ist das ein Ding? Natürlich, sagst du und fragst dich, worauf ich hinaus will. Nun, die Schindel besteht auch aus Teilen, oder? Oh ja, sagst du, und da ich in der Schule Chemie habe, weiß ich jetzt auch, worauf du hinaus willst. Die kleinsten Teile der Dinge sind Atome, stimmt's? Nun ja. Sehen wir uns die Atome einmal an. Sind sie feste Materialklümpchen? Nein, auch das weißt du. Das Atom besitzt einen winzigen Kern, der fast den gesamten Stoff des ganzen Atoms enthält und dazu seine gesamte positive Ladung. Diesen Kern umschwirren ein paar Elektronen wie Mücken. Die Elektronen tragen eine negative Ladung, sodass das Atom insgesamt neutral ist, elektrisch neutral. Der Kerndurchmesser beträgt ungefähr ein Zehntausendstel des Gesamtdurchmessers des Atoms. Wenn du dir den Kern zur Größe einer Murmel aufgeblasen denkst, müsste das ganze Atom die Größe eines Fußballstadions haben und die Elektronen wären winzig kleine Insekten auf ihren Bahnen um den Kern, wobei die äußerste Bahn der Überdachung des Stadions entspricht. Lange Zeit dachten Wissenschaftler, der Kern sei ein nicht weiter spaltbarer Stoffklumpen. Dann entdeckten sie, dass er aus kleineren Teilchen besteht, die man Neutronen und Protonen nannte. Also dachten Wissenschaftler nun, dies seien jetzt die kleinsten Teilchen, die nicht weiter zerlegbar sind. Um das zu beweisen, bauten sie immer größere Maschinen, in denen man die Teilchen mit ungeheurer Energie aufeinanderprallen lassen konnte. Aber sie fanden etwas anderes, nämlich, dass Protonen und Neutronen aus noch kleineren Teilchen bestehen, den Quarks. Und da ein Quark wiederum nur ungefähr ein Zehntausendstel der Größe eines mittelgroßen Atomkerns besitzt, scheint nun auch der Kern hauptsächlich aus leerem Raum zu bestehen, in dem winzige Quarks umherschwirren. Ein Atomkern ist einfach ein Schwarm von Quarks, wie ja auch ein Mückenschwarm nichts anderes ist als einfach Mücken in einem mehr oder weniger klar umrissenen Umkreis. Die Grenze des Atomkerns ist durch die Bewegungsfreiheit der Quarks definiert. Um unser Murmelbild wieder heranzuziehen, wenn wir uns die Quarks so groß wie Murmeln denken, schwirren sie in einem Raum, dessen Größe, je nach Art des Atomkerns, zwischen der einer Scheune und der eines Stadions liegt. Aber diesmal gibt es in der Mitte keinen Kern mehr.